heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit Tobi. Hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Ich bin verunsichert, weil ich kann jetzt nicht mehr meinen Standardsatz sagen. Damn it. Und der wäre? Ja, heute mit dem Dom. Stimmt, aber ja. Too soon. Ja. Hallo Dom. Hallo Dom, wenn du uns hörst. Endlich haben wir wo immer du auch sein magst. Neuen Hörer. Ja, stimmt. Wir haben jetzt einen Hörer gewonnen. Wir haben wieder einen Hörer. Nice. Tobi, du trägst ja eine Uhr. Ja, ja, klar. Ich trage vor allem schon in richtigen Maßen. Ja, das stimmt. Weil meine Kleine ist in der Reparatur. Ich trage immer und gerne Uhren eigentlich. Aber ja. Ich muss sagen, mittlerweile kommt mir das total strange vor, der Gedanke, da sowas um den Arm rumzuschnallen und das jeden Tag zu machen. Ich mag das. Jeden Tag ab- und anzuschnallen ist so eine Sache. Ja. Ich weiß gleich, wie viel Uhr es ist und das ist so easy access. Mein Handy muss ich mal irgendwo rauskramen. Dann weiß ich nicht, wie viel Uhr es ist. Was ist denn die Folgennummer? 184. Die Folgennummer ist die 184 und da habe ich was rausgesucht. Ich bin nämlich 1,84 groß, nein. Oh. Ja. Ja? Aber, ja. Gratuliere. Das ich raus. Also je nach Tageszeit natürlich, aber ja. Also Martin ist 1,84 groß, belassen wir es dabei. Nee, du hattest tatsächlich auch wissenschaftliche Fakten. Ja gut, ich habe auch wissenschaftliche Fakten. Antrag I-184 im Liquid Feedback, Whistleblower-Schutz. Whistleblower. Jetzt musst du dazu sagen, was ist Liquid Feedback? Das ist ein Meinungsbildungssystem auf Internetbasis. Ah. Meinten Sie, Quelle Internet. Es war ein Meinungsbildungssystem? Naja, offensichtlich gibt es das noch, weil ich habe die Seite gerade auf. Eine letzte Bastion. Keine Admins haben sich in einer Server vor verschanzt und das abgesperrt. Es läuft noch autonom. Ja, ja. Aber nicht mehr lange. Also ich schätze auch mal, Antrag 184 ist ein relativ früher Antrag. Vor 4 Jahren ist 100. Das ist auch interessant, so die englische, den englischen Plural so an deutsche Wörter zu hängen. Kleine Kinder würden das so sagen. 4 Jahre, 3 Qs. Ich bin sowieso dafür, dass kleine Kinder die Sprache reformieren und den nächsten Duden schreiben. Plus 1. Weil, ja, ich glaube, das würde viel vereinfachen. Du, da. Wollen wir noch auf den Inhalt von dem Antrag eingehen? Oder naja, Whistleblower-Schützen, oder? Whistleblower-Schützen ist relativ einfach. Hat sich aber nicht viel getan seitdem, oder? Nö. Was Whistleblower? Whistleblower. Whistle. Ja, wir haben ja keine. Es gibt ja keine Whistleblower in Deutschland. Aber es ist interessant, vor 4 Jahren gab es doch noch, da war gerade, glaube ich, noch... Naja, Chelsea Manning halt. Nee, aber war das nicht sogar... Aber die war ja nicht in Deutschland. Ist das ein Maßstab? Naja, das ist ja so. Da war WikiLeaks. Deutsche gerade, Politik. Oder? Ich glaube schon. Ich hab's echt. Das ist doch schon lange genug her, um 4 Jahre her zu sein, oder? Ja, das kann schon sein, ja. Ja. Gefährliches Halbwissen, wie immer bei den Fans. Gefährliches Halbwissen. TM. Ja. Ja. Lass uns einfach zu erfreulicheren Themen kommen. oder vielleicht auch nicht. iPhone 6 und Plus. Ja, Geräte sind da. Die Geräte sind da, wir haben sie in der Hand. Interessanterweise, Martin, du hast deins am Freitag bekommen. Ja. Und ich habe meins, was dann für 2 Wochen später angekündigt war, am Montag bekommen. Das ist ja durchaus, sind kurze 2 Wochen. Genau. Ich bin sehr zufrieden, dass ich das Schwarze gewählt habe, nicht das Weiße. Das Space-Graue. Ja, wenn sich das auf die Rückseite bezieht, ja. Ihr zwei habt ja die Plusse, ich habe kein neues. Ich ziehe mir das Sechser von der Arbeit rum. Also ich versuche das jetzt immer so hochzuheben und ans Ohr zu halten, weil ich versuche mich irgendwie ein bisschen selbst zu überzeugen, dass es ja doch gar nicht so groß ist. Klappt bis jetzt noch nicht. Mir ist es immer noch zu groß, selbst das Sechser. Also ich muss sagen, ich fühle mich in meiner Entscheidung eigentlich relativ bestätigt, weil das Sechser ist für mich zu nah am 5S, was die Größe angeht. Und also die paar Mal, wo ich es jetzt in der Hand gehabt habe, war es immer genervt, weil ich dachte, oh, ich komme da schon in die Ecke mit dem Daumen. Und ich komme halt genau nicht in die Ecke mit dem Daumen. So. Und beim Plus habe ich halt wirklich gar nicht die Illusion, überhaupt irgendwo hinzukommen. Und dann ist das auch okay. Ja. Ich hatte ein ganz lustiges Gespräch vor ein paar Tagen mit jemandem, die hat dann gesagt, ja, ich habe mir das 6 Plus jetzt angeguckt, aber das ist ja viel zu klein. Das kann ja nicht gegen die Samsung-Geräte anstinken. Gibt es noch größere Samsung-Geräte? Ich habe keine Ahnung. Wow. Ich fand die Aussage recht mutig. Also als ich den Brocken erstmal in der Hand hatte, war ich ziemlich schockiert. Mhm. Glücklicherweise, das ist wie bei Jeans, schrumpft halt mit der Zeit. Man wächst rein. Nein. Ein paar Mal waschen. Ja. Ich habe mich gewundert, dass in HealthKit nicht Daumenstrapazierung als Menüpunkt da ist, weil mein Daumen hat echt wehgetan nach dem ersten Tag. Was auch echt wehtut, ist HealthKit selbst irgendwie. Ja gut, ja. Ich habe da ein bisschen reingeguckt und ich habe ja keine Datenquellen. Ja. Von dem her kann das relativ wenig. Also das sagt dir, wie viele Stockwerke du Treppen gestiegen bist. Ah, tut's das? Ziemlich daneben. Hm. Ja, du musst das ist das mal Lustige. Kryptisch irgendwie, wenn du da reinschaust, wissen, wo du hin musst, dann bist du total verloren, weil du dich überhaupt nicht zurechtfindest. Hm. Aber wenn du dich durchgräbst unter Fitness, glaube ich, gestiegene Stockwerke, dann siehst du, dieses Ding sammelt irgendwie schon Daten, schon seit ein paar Tagen. Show all data, no data. Ah, no data, sehr schön. Vielleicht habe ich einmal drauf gedrückt. Jedenfalls ist es voll undurchsichtig. Es wirkt so, als ob es alle möglichen Daten sammelt. Du kannst die Datensammlung weder an- noch abschalten. Du kannst zwar sagen, so ich will im Hauptbildschirm von der Health-App das sehen, aber warum und seit wann der welche Daten sammelt und welche nicht, ist super undurchsichtig. Und die App wirkt einfach unausgegoren und grausam. Ja, also tat sich halt in der Beta auch schon die ganze Zeit und ich dachte mir halt so, vielleicht wird das ja noch und aber es ist halt immer noch eine totale Wüste und das liegt halt im Wesentlichen daran, dass ich auch noch keine guten Apps gesehen habe, die da überhaupt reinflanschen. Mhm. Ja, ich dachte, es geht noch nicht. Geht noch gar nicht, weiß ich gar nicht. Hatte ich so das weiß ich gesehen, nicht. Dass da irgendwie ein Bug drin ist, weswegen Apple das erstmal alles nicht freigeschaltet hat für Dritt-Apps. Okay. Also das ist jetzt meine Information. Mehr Halbwissen an dieser Stelle. Ja, keine Ahnung. Genau. Ja. Das nennenswerte Feature von HealthKit, das ich auch jedem nahelegen kann, ist, dass man unter seiner Medical ID, heißt das, glaube ich, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Im Deutschen irgendwie Notfallausweis. Kann man seinen Notfallausweis anlegen. Und den kann man dann im Lockscreen sehen. Also wenn jemand dich findet und du bist nicht mehr fähig zu reagieren, dann kann man auf deinem Telefon gucken, wen muss ich denn anrufen. Das ist sehr praktisch. Mhm. Das kann man irgendwie auch seine Medical Conditions und Allergien und Kram eingeben. Das ist cool, ja. Und ob man Organspender ist oder nicht. Ja, aber dann kommen ja die ganzen Krankenkassen Angestellten und stibitzen dir das iPhone und schauen nach, welche Vorerkrankungen du hast. Oder deine Organe. Ja. Wie praktisch. Halte ich für eine sinnvolle Sache. Mhm. Wenn denn die Ersthelfer dann auch wissen, dass man das machen kann. Ja, jetzt ist gerade Wiesen, also das trifft sich ganz gut, falls man da dann von der Wiese, von dem Hügel weggezogen wird, von den Ersthelfern, dann können die auf dem iPhone auch noch gucken, ob man allergisch ist gegen Penicillin, bevor sie es einsteckt. Also ich gehe fast davon aus, dass bei dir irgendeine App die Schritte sammelt. Weil, nee, das ist bei mir das auch ist das, so. Das ist das da Büro-Sechser. Ja, also da ist eigentlich, wenn Rules oder Carcassonne die nicht sammeln, dann ist da nichts drauf. Hast du vielleicht, da keine wird Sources? Vielleicht wird es getriggert, sobald du einmal reingeguckt hast. Aber ich habe da auch schon reingeguckt. Ja, es ist ganz komisch, weil er hat irgendwie schon gesammelt, aber hat jetzt alle Werte kumuliert auf heute. Es ist jedenfalls eine unausgegorene Katastrophe, die Health-App, und sehr traurig. Man kann auch von Hand Floors eingeben, die man schon geclimbed ist. Mhm. Super. Ja, ansonsten, everything falls into place mit diesem Gerät. Das ist so groß und irgendwie, also ich bin auch schon mehrfach in der Hosentasche mit der Kamera hängen geblieben, sodass ich sie nicht wirklich rausziehen konnte. Echt? Ich weiß auch nicht, wann die dann verkratzt. Ich hoffe, das tut sie nicht. Plötzlich ergibt alles Sinn, was Apple in den letzten 5 Jahren gemacht hat, wo man sich gedacht hat, ja, schöner Versuch, geht aber nicht. Siri ergibt plötzlich total Sinn. Diktieren, super geil, gut, aha, dass das eingebaut ist. Die Uhr wird total Sinn ergeben, damit ich mein Handy gar nicht erst rausholen muss. HealthKit ergibt ohne die Uhr eh keinen Sinn. Also es ist lustig, weil es wirkt so, als wäre alles auf diesen Tag hin geplant, dass sie ein riesiges iPhone rausbringen können. Ich fand es interessant, wie lange es gedauert hat, bis mein iCloud-Backup draufgespielt war. Das war irgendwie einen ganzen Tag oder zwei. Vielleicht lag es daran, dass er nicht im WLAN war und dann einfach das Backup nicht weiter hochgespielt hat. Und währenddessen war halt relativ das, was man so von Spotlight kennt, wenn man ein neues Betriebssystem aufsetzt oder einen neuen Rechner hat, irgendwie ruckelt die ganze Zeit der Rechner und geht nicht richtig und es liegt halt daran, dass der Hintergrund rödelt und rödelt und rödelt. Mittlerweile funktioniert sie funktioniert wieder nicht. Diese Doppeltap-Geste, um den Bildschirm runterzumachen, die Reachability, funktioniert manchmal. Jetzt will sie nicht. Okay. Die ist nämlich sehr praktisch oder überlebensnotwendig, wenn sie mal geht. Sie geht gar nicht mehr. Tja. Wieso denn? Ich habe sie gesehen, habe mich bestätigt gefühlt in meiner Einschätzung, dass das halbgares, dass das Murks ist. Weil wenn du eine Liste hast, auf der du rumscrollen willst, oben kommst du nicht hin an die Liste, dann machst du den Doppeltap, dann fährt die Hälfte von der Liste runter. Die untere Hälfte von der Liste fährt unten aus dem Bildschirm. Das heißt, du siehst sie nicht mehr. Deine Übersicht ist futsch. Das ist, ja, das ist so eine Halblösung, die ich von Apple nicht gewohnt bin. Und ich habe da jetzt genug drüber geschimpft, dass ich das jetzt für beendet erkläre. Ja, es ist trotzdem sehr praktisch, weil das mag ja sein, dass es bei Listen nicht praktisch ist, aber oft ist es einfach so, dass ich einen Knopf oben drücken möchte und es geht nicht mehr. Habe ich das vielleicht irgendwo ausgeschaltet? Kann man das irgendwo einschalten? Bedienungshilfen. Reachability heißt das, oder? Was den Formfaktor angeht, ist die Kamera, ich glaube, wir haben es letztes Mal schon gesagt, beim 6er schlimm. Beim 6 Plus irgendwie überhaupt nicht, weil es so riesig ist, dass es nicht signifikant wackelt, wenn du es flach hinlegst. Beim 6er stört mich das ziemlich. Ja. Wie sehr das Phone wackelt, wenn ich es flach hinlege. Ja, ansonsten zur Kamera fantastisch. Also ja, das ist krass. Wahnsinnig finde ich die Bildstabilisierung. Und zwar nicht, weil das jetzt Zauberkunst ist und es sonst keiner machen würde, sondern weil sie so völlig, also es hat ja gar nicht funktioniert beim 5S. Obwohl sie schon gesagt haben, sie haben stabilisiert. Naja, ist halt immer die Frage, was hat man da stabilisiert und wie weit konnte man stabilisieren? Also Stabilisierung funktioniert ja im Wesentlichen so, dass du was Größeres filmst und dann davon einen kleineren Ausschnitt nimmst und der Ausschnitt bewegt sich halt so, dass sich das Bild nicht bewegt. Ja, oder eben mechanisch. Ja, und wenn der Sensor das halt nicht hergab auf dem 5S, dass man einen großen Rand außenrum hat, quasi, dann war halt die Bildstabilisierung auch schlechter. Und anscheinend ist der Sensor jetzt halt einfach, der hat genug Rand, um da ordentlich zu stabilisieren. Also manchmal fällt es fast so in das Uncanny Valley, weil es wirkt, als hättest du jetzt auf Schienen aufgenommen oder so. Ja, das ist echt. Was ganz komisch ist bei so Homeshot-Videos. Ganz, ganz strange. Also mit der Kamera bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe gehört, dass sie auf dem 6er fast genauso gut ist. Also dass die Unterschiede gar nicht so krass sind. Was mir überhaupt nicht auffällt, ist das hochauflösende Display. Also es ergibt sicherlich Sinn dadurch, dass sie ja das Bild größer rendern und dann verkleinern und dann braucht man das wahrscheinlich, damit die Linien nicht unscharf wirken. Aber dass ich da jetzt einen Unterschied sehe, es ist noch schärfer geworden, also fällt mir nicht auf. Farbbrillanztechnisch macht es einen Unterschied. Also ich habe das irgendwie parallel zu meinem 5er irgendwie ein bisschen hingelegt und da merkt man schon, dass die Farben noch so ein bisschen mehr knallen. Aber das ist beim 6er auch, oder? Ja, ja, ist beim 6er auch. Und da hat man ja bloß ganz normale 2x-Auflösung. Ich bin immer noch total geflasht davon, dass es wirklich scharf ist. Obwohl man überhaupt keinen einzigen Pixel mehr trifft. Aber es ist wirklich gestochen scharf. Es hat einfach Wurst mittlerweile. Aha. Das ist echt krass. Keeps blowing my mind. Ja, so langsam gewöhne ich mich an die Größe. Ich bin gespannt, ob ich das in der Woche noch haben möchte oder dann doch vielleicht tausche gegen den Sechser. Mal sehen. Was ist mir noch aufgefallen? Oh ja, sie haben ein paar sehr großartige Dinge eingebaut. Die Undo-Taste macht Undo, aber nicht Redo. Ich wusste gar nicht, dass es eine Undo-Taste gibt. Ja, ein Querformat. Querformat-Tastatur. In der neuen Tastatur, die ich übrigens nicht wirklich toll finde. Nicht, dass, auch nicht. Also die Tasten sind einfach bloß weiter weg, nicht wirklich größer. Also es macht jetzt nicht mehr Spaß zu schreiben, was ich erwartet hatte. Nee, es ist halt irgendwie, also dadurch, dass du halt an der Seite die Zusatztasten hast, sind die eigentlichen Tasten, die man braucht, halt noch weiter weg von deinem Daumen. Und Ja, da hätte ich vielleicht sogar eine Lösung lieber gehabt mit dem Splitten und dann in der Mitte noch Zusatztasten. Ja, ja. Weil ich ja doch ein alter Zehn-Finger-Typ bin, der gerne dann auch die Daumen linke Buchstaben mit dem linken Daumen, rechte Buchstaben mit dem rechten Daumen. Ja. Ich kann es jetzt nicht reproduzieren, aber ich hatte an irgendeiner Stelle hatte ich die Undo-Taste direkt unterm Komma oder überm Komma und wollte ein Komma drücken und dann war mein Text weg. Der komplette Text und ich konnte es nicht wieder herstellen. Das war super strange. Können wir kurz über diese Icons sprechen noch? Weil, also das finde ich ja irgendwie, also Copy-Paste, also Cut ist okay, Copy, also finde ich auch schon seltsam und Paste ist irgendwie auch so, also das sind Icons, die sich mir spontan nicht erschließen. Ich dachte, Diskomorphismus ist tot. Ja, eben. Und was macht dieses B überhaupt? Das macht Bold. Ah, das macht natürlich viel Sinn, weil das braucht man ja überall und die meisten Textfelder können das eh nicht. Ja, ich glaube, wenn das wird auch wahrscheinlich der Fall gewesen sein, wo dann das Komma darunter ist, weil es taucht nur auf, wenn es das kann, glaube ich. Nee, ich habe hier eine URL und da ist auch so das B. Oh, okay. Und was passiert also, dann gar nichts? Ja, nichts, weil es ausgegraut ist, aber. Ah, du kannst in URLs Fett eingeben. Oh je. Aber auch so Sachen wie, dass jetzt da größer und kleiner mit auf der Tastatur ist. Ja, aber es nicht größer und kleiner ist, sondern Cursor, ja. Ja. Das Ausrufezeichen dafür ist natürlich ein Ausrufezeichen. Cursor auf der Tastatur, das finde ich jetzt wieder gut. Das nee, aber warum mit den größer kleiner Tasten? Also das ist doch komplett verwirrend. Ja, als gäbe es keine Glyphs für Pfeile. Und ich habe jetzt hier, wenn ich hier diese Taste drücke, dann habe ich drei verschiedene größer kleiner Tasten. Also ich habe die normalen größer kleiner. Ich habe hier Cursor größer kleiner und ich habe in Safari oben Back und Forward, die auch größer kleiner sind. So, wer hat sich denn diese UI ausgedacht? Wie soll ich denn irgendjemand erklären, was diese größer kleiner Tasten voneinander unterscheidet und was macht? Ja, ich glaube, das ist wie mit dem Shift Key, das lernt man dann einfach. Ja. Ich habe das bis heute nicht gelernt mit dem Shift Key. Ja, ditto. Ich habe es lustigerweise im Schwarz auf Weiß nicht gelernt. Weiß auf Schwarz. Modus, wo ihr alle gesagt habt, ja, da kann man es verstehen, weil ich den halt selten nutze, weil der nur ganz selten auftaucht. Und da weiß ich es nicht. Bei dem anderen habe ich mich einfach dran gewöhnt. Na gut, also es gibt diese Undo-Taste, finde ich prinzipiell nicht schlecht, aber Redo bitte doch auch. Ja, okay. Warte mal, ich probiere es jetzt nochmal mit dem Shift-Key. Ich stelle übrigens fest, dass ich habe auch schon ein paar Mal die Undo-Geste gemacht und das iPhone 6 Plus zu schütteln ist schon unangenehm. Also ja, es hat schon iPad-Schüttelqualitäten. Ich sehe da auch tatsächlich bei Rules Probleme, weil dann muss ich es plötzlich so umgreifen und dann kann ich schütteln. Also eventuell baue ich da auch den Schüttelknoten ein. Was ein bisschen schade ist, weil ich fand es ganz nett, so ein bisschen umzuswitchen. Also den großartigsten Flaw finde ich eigentlich, ich lock das Ding, steck's in die Tasche. Ich muss es falsch rum in die Tasche stecken, weil die Anschlüsse ja jetzt unten sind, seit längerer Zeit. Dann zieh ich's raus, entsperr's und in 80% der Fälle ist dann der Lockscreen, also das Springboard falsch rum gedreht. Ah, okay. Nee, also da habe ich mich beim Fünfer schon dran gewöhnt. Wird dieses blöde Springboard gedreht. Es nervt mich zu Tode. Ja, aber überhaupt was Drehen angeht, da ist iOS 8 noch sehr buggy. Ja, es ist nicht mehr so responsive, habe ich das Gefühl. Ja, und es bleibt dann irgendwie plötzlich hängen. Und gerade im Kompatibilitätsmodus, es gibt auch so Sachen, wenn du irgendwie ein Bild anguckst, zum Beispiel im Twitter-Client und dann hier drehst, dann ist plötzlich, benutzt du nur die Hälfte des Bildschirms. Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass sie es intern so umgestellt haben, dass er dir trotzdem noch die Breite reportet. Deswegen denkt die Twitter-App, also je nachdem, wie du es abfragst, die Breite. Und die, deswegen denkt die Twitter-App, sie ist immer noch genauso breit wie vorher. Aber es fühlt sich halt total kaputt an. Ja. Auch wahnsinnig lustig ist, mal Threes aufzumachen auf dem Plus. Weil du hast diese riesen Blöcke mit diesen fetten Zahlen. Und ich dachte erst, what? Gut, aber viele dieser Sachen, da gewöhnt man sich dran. Akkulaufzeit, ich kann jetzt nicht viel drüber sagen, weil das Ding viel zu oft am Strom hängt, dass ich jetzt das merken würde. Hey Siri. Interessant. Wir wurden noch gebeten, dass wir es nicht mehr machen. Tut mir leid. Genau, also Akkulaufzeit, da bin ich jetzt noch gespannt, ob das dann wirklich so einen Hardcore-Tag durchhält. Ja, also wegen dem Display hätte ich mir jetzt das Plus nicht geholt. Da reicht, finde ich, ein Sechser. Das Sechser-Größe finde ich gut, wie es ist. Da stellt man sich, glaube ich, relativ schnell um, wenn du das in der Tasche hast. Ich bin immer noch irgendwie, habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich nicht die richtige Experience habe, sondern entweder das Große oder das Kleine. Und die Apps natürlich jetzt in Zukunft machen, wozu sie gerade lustig sind. Unterstützen die das Große oder unterstützen die das Kleine? Oder also worauf wird hin dressiert? Woraufhin werden die Apps dressiert? Wo ist der Sweet Spot? Gibt es dann wirklich Anpassungen? Habe ich Vorteile, wenn ich das Große habe? Oder habe ich eher Nachteile wie momentan, weil die Sachen halt einfach riesig aufgeblasen werden? Das ist alles noch sehr, sehr unklar, wo da die Reise hingeht. Ja, also wenn ihr immer zufrieden wart mit eurem Telefon, dann holt euch das Kleine, würde ich sagen. Außer ihr habt Angst, dass es euch dann so wie mir geht und war das gerade Deutsch? Nein. Dass es euch so wie mir geht. Doch. Nämlich, dass ihr mit dem Daumen dann gerade nicht in die Ecke kommt und es euch doppelt nervt. Was ich wieder nicht nachvollziehen kann. Nein. Also die meisten Apps sehen noch ziemlich dämlich aus, weil sie einfach hochskalieren. Was ja klar ist, weil die noch nicht angepasst sind. Ja. Jo, ansonsten eigentlich ein schönes Gerät. Was sagst du zum Lock-Button rechts? Schwierig. Also an sich finde ich es eine gute Idee. So, und es ist praktischer, als wenn er oben wäre, auf jeden Fall. Ich verwechsel ihn aber ständig mit lauter leiser. Also ich fand die Idee super, als ich sie gehört habe, und jetzt, wo ich sie benutze, gefällt es mir nicht mehr. Also erstens, ich habe überhaupt kein Problem, oben hinzudrücken. Echt? Beim 6 Plus. Aber halt mit der zweiten Hand. Weil, wann locke ich denn? Ich locke es, wenn ich es irgendwo hinpacke. Dann muss ich eh umgreifen. Und da weiß ich, wo es ist. Und den Lock-Button, den suche ich momentan immer. Wo ist er denn? Also ich drücke ihn eher zu oft als zu wenig. Ja, beides. Entweder finde ich ihn nicht oder ich drücke ihn, wenn ich halt lauter leiser machen möchte. Das Verhalten, was voreingestellt ist, wenn ich beide gleichzeitig drücke, dann hat lauter leiser Priorität. Finde ich sinnvoll, weil meistens will ich dann lauter leiser drücken. Und das würde sonst nicht gehen. Ich habe es auch schon gemerkt, ich wollte ein Foto machen und habe Klick gemacht und dann drücke ich halt beide aus Versehen. Weil die sind nämlich genau auf der gleichen Höhe. Ich drücke halt beide aus Versehen, wenn ich den Schirm locken will, und dann locke ich den Schirm nicht. Und das macht mich narrisch. Also mir wäre es lieber, wenn ich's ich hätte dieses Problem lieber nicht, dass ich beide Knöpfe drücke, weil ich merke, ich muss total Verrenkungen machen, um nicht gegenüber zu drücken von dem Lock-Button. Da gegenüber ist halt der Lautstärke-Knopf. Zum Screenshot machen ist es jetzt auch nicht mehr so toll, weil da brauche ich jetzt zwei Hände. Da brauchte ich, glaube ich, immer zwei Hände, aber trotzdem. Ja, es ging noch irgendwie. Aber ja, du drückst halt irgendwie. Das ist so wie, kennst du das, wenn du so auf den Kopf klopfst und dir gleichzeitig den Bauch reiben musst? Ja. So kommt mir das vor, wenn ich einen Screenshot machen muss. Das kommt dann mit der Uhr. Mit der Uhr musst du dann auf den Kopf klopfen und den Bauch reiben. Also da bin ich auch gespannt, ob ich irgendwann begeistert sein werde davon, dass der Button da an der neuen Stelle ist. Da kleiner Nachtrag, ich finde es immer noch ganz fürchterlich, dass der Kopfhörer unten reingesteckt wird, aber naja. Durch die runde Kante ist, finde ich, liegt es nicht schlechter in der Hand als das Fünfer. Also obwohl es größer ist, ist es weniger kantig und man kann das Sechser ähnlich gut in der Hand halten wie das Fünfer. Also die runde Kante ist tatsächlich für diese Wischgesten in Safari nett. Mhm. Ansonsten weiß ich nicht, ob die jetzt besser ist oder schlechter. Keine Ahnung. So. Genau. Also falls ihr noch zweifelt, ja, ich weiß nicht, was soll meine Empfehlung sein? Es schrumpft, wie gesagt. Und ja, ich war beim ersten Anfassen doch sehr geschockt beim Großen. Hm. Du wolltest ja schon fast abbestellen und ja. Und jetzt bist du schon fast. Ja, mal sehen. Schauen wir mal, ja, wie es in der Woche aussieht. Ja, vielleicht ist in der Woche ja dein iPhone auch schon so verbogen, dass du es irgendwie oder so umtauschen musst. Wie gegamed. Ja, unter dem Hashtag Bentgasi, das so ein bisschen, lassen wir das, aber Bentgasi oder Bentgate findet man zurzeit sehr viel Bedenken in Sachen verbogene iPhones. Ist jetzt die Frage, ist es wirklich ein ernsthaftes Problem oder ist es wieder halt irgendwie gerade das Aufregerthema du jour? Schwierig zu beurteilen. Ja, also ich bin der Meinung, sie sollten sich nicht verbiegen, wenn man sie in der Hosentasche hat, weil das Ding gehört einfach in die Hosentasche. Ja, aber das war mit dem iPhone 5 auch schon so. Ich bin der Meinung, das ist ein elektronisches Gerät und das ist einigermaßen empfindlich. Und wer tut sowas in die Hosentasche, bitte? Das gehört nicht in die Hosentasche. What? Da, wo tust du denn dein Telefon hin? In meine Jackentasche. Okay. Da hängt das so drin, das ist das einzige Ding in dieser Tasche, weil sonst wird doch horribly verkratzt. Aber in die Hosentasche, wenn ich es vorne in die Hosentasche reintue, dann kann ich mir nicht mal mehr zum Schuh zubinden runterbücken, weil ich dann so gerade gehen muss, weil dieses riesen Klotzding in meiner Tasche hängt. Das geht mit dem Fünfer ja schon gar nicht. Und in die Gesäßtasche passt das Fünfer rein, ja. Aber dann kann ich mich halt nicht draufsetzen. Also ich glaube, über die Gesäßtasche spricht auch niemand. Also es geht im Wesentlichen schon so. Du wolltest echt vorne. Die vordere Hosentasche und ja. Also ich kann es nicht verstehen. You guys are crazy. Das ist wie. Ja, das Ding war immer in der Hosentasche. Es muss da auch weiter sein können, ohne dass es kaputt geht. Das hört man jetzt im Podcast nicht, aber ich fasse mir gerade an den Kopf. Ja, jetzt kannst du noch in deinem Bauch umschneiden. Ich glaube, dass das gar nicht so unverbreitet ist, dass man sein Telefon in die Hosentasche tut. Ich bin gerade über deine Entsetzung, Entsetzung? Ich kann heute kein Deutsch. Entsetzen. Ich bin über dein Entsetzen gerade überrascht. Okay. Ich hatte ja ein verbogenes iPhone 5 tatsächlich. Mhm. Ach. Stimmt, ja. Und bei mir lag es halt daran, dass an dem Volume-Button so ein Haarriss war. Und dadurch sich das Gehäuse von selbst mehr oder weniger verbogen hat, ist die Frage, ob das vielleicht was Ähnliches ist oder ob es wirklich daran liegt, dass die Leute es in der Hosentasche haben. Also ich finde es völlig okay, dass es Geräte gibt, die sich verbiegen, weil es gibt immer Ausschuss, den du erst später bemerkst. Ja. Aber wenn das ein generelles Ding ist, finde ich es auch generell scheiße. Ja. Und dir gerne überlassen, das nicht in die Hosentasche zu tun. Ja, also wenn sie zum Verbiegen neigen, wenn sie wirklich irgendwie strukturell so schwach sind, dass sie leicht biegen, könnte ich quasi das durchgehen lassen als valid complaint, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt jetzt so Videos, wo Leute mit Gewalt ihr iPhone verbiegen. So, und ja, okay. Ja, genau. Proves nothing. Ja, also wenn ich so ein elektronisches Gerät so behandle, wie man es nicht behandelt, dann geht's halt kaputt. Hm. Vielleicht kommt es daher, dass die Fünfer einfach so kompakt und robust sind, weil das 6 Plus ist dünner und größer und damit ist halt so der Hebel, den du hast, wenn du es biegst, größer und das hat weniger Festigkeit. Ja, wobei also die Dünnigkeit ist schon so ein bisschen, es ist nicht wirklich dünner als das iPhone 5. Also das ist vernachlässigbar. Wahrscheinlich ist es echt, weil das ist ein halber Millimeter oder so. Das ist sehr interessant. Das ist sehr viel weniger als man meint. Das ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel dünner. Ja. Und da hat Apple mich mal wieder beschissen mit diesem blöden Abgerund. Ja, das war, iPad 2 war ja auch schon so phänomenal viel dünner. obwohl es gar nicht so dünn nur war. Mhm. Ja, anyway. In other news, die dazu gut passen, der erste Test ist da, wenn man das iPhone 6 runterfallen oder 6 Plus runterfallen lässt, ist es sofort kaputt. Oder nicht? Und in other news, der erste Test ist da, wenn man das iPhone runterfallen lässt, passiert überhaupt nichts, es ist das stabilste iPhone, das es überhaupt gibt. Ja. Weil es hat nämlich Leute gegeben, die ein iPhone runtergeworfen haben, mhm, und das gefilmt haben und dann ihre Schlüsse daraus gezogen. Ja, oh, ja, ja. Alles nicht, ja, vergleichbar und wir wissen nichts. Naja, so Sample Size One ist immer schwierig in der Statistik. Also ich nehme an, es wird so sein wie immer. Wenn's Bild fällt, ist mal Bild runtergefallen, nichts passiert. Und dann so nach eineinhalb Jahren wirft man es halt mal runter und dann ist einmal ein Bierkrug drauf geworfen. Gesplittert. Ja, Apple Care. In Apple Care hätte ich gerne eigentlich so eine Daumenversicherung gehabt. Ah. Für Tennis-Daumen. Sehenscheinentzündung. Daumenversicherung. Ja. Hm. Ach, dein iPhone-Daumen. Tennis-Daumen. Ja, mein iPhone-Daumen. Tihi. Es ist komisch, dass ich versuche es trotzdem immer noch mit einer Hand zu bedienen, das Ding. Das geht auch irgendwie, aber es ist halt schwierig manchmal. Ja. Schön jetzt auch an Diktat und Siri ist das tatsächlich schon während des Sprechens Resultate zurückgeliefert werden. Ja, gerade bei der sehr schön. Gerade bei der Diktatfunktion ist das toll, mhm, weil da war es ja oft so, ich habe ins Leere gesprochen und wenn es ein bisschen länger geworden ist, hast du dann am Schluss gemerkt, dass eigentlich nichts davon angekommen ist, was du sagen wolltest. Das war ärgerlich. Ja. Ja, da war die Google-Such-App irgendwie immer angenehmer als Siri. Und wenn das jetzt so ein bisschen live den Text schon hinschreibt, das ist sehr schön. Es ist nicht ganz live, aber da passiert dann schon cool was. Cool, cool, cool. Jo. Genau. Ja, so viel dann zu unserer Erfahrung mit iPhone 6 und iOS 8. Neue Kickstarter, Terms of Use. Inwieweit ist das denn erwähnenswert? Ja, ich glaube, das Interessante dabei ist, was davor nicht drin stand. Hm. Die Terms of Use sind jetzt umgeschrieben worden, weniger Legalese und viel schöner lesbar, schöner formatiert, bla bla bla. Ein entscheidender Punkt ist, was sind die Pflichten von den Beteiligten im Projekt, speziell die von dem, der das Projekt durchführt, ja, speziell in dem Fall, wann das Projekt nicht erfolgreich ist. Ja. Und die davor war die wenn es gefundet wird, aber dann trotzdem gegen die Wand. Genau, wenn es gefundet wird, aber dann nicht erfolgreich durchgeführt werden kann. Und da gibt es ja zwei Komponenten. Das eine ist das Projekt quasi machen, also was es auch immer sein mag, entwickeln oder herstellen oder bauen lassen. Und das andere ist halt Fulfillment von den Awards, von den Belohnungen, die du als Unterstützer da kriegen kannst. Mhm. Und die alten Terms of Service, die waren da sehr kurz. Die haben nur gesagt, jeder, der ein Projekt macht, ist verpflichtet, alle Awards zu fulfillen. Also der muss alle Unterstützer bedienen mit den ihnen versprochenen Awards. Aha. Was jetzt eine sehr klare und einfache Formulierung ist, aber viel, viel härter als die jetzigen Terms of Service. Hm. Weil die jetzigen, die sind im Grunde, wer ein Projekt macht, der muss dieses Projekt mit Best Effort und verantwortungsvoll zu Ende führen und alle Awards fulfillen. Außer das Projekt geht in die Hose, dann muss er quasi den Back anschreiben, was passiert ist, warum, muss beweisen, dass er so in guten Willen gehandelt hat. Und so viel er noch kann, entweder refunden oder die Belohnungen verschicken. Ja. Was ich da interessant finde, ist, dass es klingt jetzt erstmal nach einer Verschärfung, es ist aber in Wirklichkeit eine Erleichterung, weil es ist einfacher, weil es den Prozess einfacher macht, da ein Projekt wenn ein Projekt nicht erfolgreich ist. Weil es gibt so einen, es gibt so einen Exit-Strategie für Leute, die Projekte aus irgendwelchen Gründen an die Wand gefahren haben. Es ist halt im Prinzip auch eine Anpassung auf, an die Realitäten. Also es war ja nicht so, dass Kickstarter das enforced hätte, dass irgendwie von Projekten, die scheitern, trotzdem die Awards zugeschickt werden. Gerade ja aktuell Neil Stephenson hat seins gegen die Wand gefahren. Das Swordfighting-Game. Swordfighting-Game ist jetzt eingestellt nach erfolgreichem Kickstarter. Mhm. Wird wohl nix. Also, das ist schon interessant, weil ich mittlerweile von mehr Projekten weiß, die gescheitert sind, als von Projekten, die stattgefunden haben. Das ist immer schwierig. Also gescheitert in dem Sinne von gefundet, aber dann trotzdem gegen die Wand gefahren, oder? Ja, nicht wirklich umgesetzt worden. Ja. Ich sehe Kickstarter so als Hochrisiko-Ideensympathieanlage. Ja, klar. Deswegen finde ich das auch gut. Deswegen finde ich die neuen Terms of Service auch gut, weil sie das bisschen mehr das Risiko mit reinschreiben. Hm. Es kann auch schief gehen und im blödsten Fall kriegst halt dann nichts und hast auch keinen rechtlichen Anspruch auf, ich sollte aber was kriegen. Ja, insofern ist es, glaube ich, einfach eine realistischere Herangehensweise. Ja. Also es hat natürlich immer zwei Seiten, weil dann kann man auch sagen, ja, ich habe gar nicht wirklich vor, ich kann da gut vorgeben, dass ich mich an das Spiel ransetze, aber dann mache ich es am Ende nicht. Hm. Ja, aber ist halt so. Ich meine, Kickstarter funktioniert über das gewisse Vertrauen. Es ist halt viel schief gegangen. Dann kommt plötzlich sowas raus wie Godus. Das macht das Vertrauen in Kickstarter auch nicht besser. Nee. Ich weiß es nicht. Also es ist halt irgendwie auch immer eine Frage des persönlichen Vertrauens und gar nicht so sehr des Vertrauens in die Plattform. Mhm. Ja, ja, genau, und das meinte ich. Ich glaube, die Zeiten, wo man irgendwie blind auf Kickstarter alles backen konnte, weil es Kickstarter ist, die sind schon lange vorbei. Nee, ich glaube, so wird ja auch gebackt. Das werden Projekte gebackt, wo man entweder die Leute selber kennt und wenn man sie bloß so virtuell kennt, wie jetzt Tim Schäfer, oder weil eben Freunde einem das empfehlen, keine Ahnung. Ja, oder weil es halt gerade populär ist. Also es gibt schon auch diese Projekte, wo dann irgendwie drei Leute das nächste World of Warcraft programmieren wollen und irgendwie halt ein ganz gutes Video gemacht haben und deswegen da einen Haufen Geld einsammeln. Also das gibt schon auch. Ja, und da sehe ich halt auch das Problem, es gibt ganz, ganz viele Projekte auf Kickstarter, die von Anfang an völlig unmöglich sind, ja, umzusetzen. Und das ergibt auch irgendwie ein falsches Bild davon, wie viel so ein Spiel kostet zum Beispiel. Mhm. Also wenn man jetzt Computerspiel-Kickstarters sieht. Da will dann halt einer für 30.000 das super RPG 3D Oculus Rift Ouya Space Shooter Destiny machen. Mhm. Und dann wird's gebackt und dann fallen alle aus den Wolken, dass er das nicht hinkriegt und ihr selber auch. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt auch, gibt es auch ein bisschen Einblick in die finanzielle Seite von der Entwicklung. Das heißt, es kann auch den anderen Effekt haben, dass für 30.000 so ein Destiny, Oculus, alles gebackt wird und dann eben wegen insufficient Funds gegen die Wand fährt. Und da merken, vielleicht gibt es die Chance, dass dann Leute merken, hey, 30.000 langt einfach nicht, um ein Softwareprojekt. Das ist ja nach oben offen zu machen. Du kannst ja auch ein Projekt mit 500.000 backen oder mit 3 Millionen, ja. Das kann aus den gleichen Gründen genauso gegen die Wand fahren. Ja. Ich meine, Tim Schäfer hat ja zumindest die Kreativität, dass er das irgendwie dann trotzdem umsetzt. Mhm. Aber da muss ich in der Wastelands 2 angucken, das gerade rauskam. Die haben, glaube ich, auch so knapp 3 Millionen eingesammelt auf Kickstarter und hatten jetzt insgesamt ein Budget von 6, weil sie nochmal das Doppelte draufgelegt haben. So, weil sonst nicht halt irgendwie nicht das geworden wäre, was sie machen wollten. Krass. Also, ja. Das ist auch der Grund, warum ich immer ein bisschen Angst vor Kickstarter hatte. Also ich habe ja auch überlegt, versuche ich was über Kickstarter zu machen und zu funden. Mhm. Aber so diese Verantwortung dann zu haben und dann auch zu sehen, okay, ich habe mich halt verrechnet, das geht so gar nicht. Das wog immer zu schwer, dass ich es gerne hätte machen wollen. Ja, dadurch, dass es so accessible geworden ist, Zeug zu finanzieren, ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen wie die Börsenblase, dass dann plötzlich Leute ganz naiv da Geld reinwerfen und merken, ach so, ja, da gibt's ja viel Risiko auch. Mhm. Und so, wenn du halt jemand finanzierst oder finanziert wirst, dann sind da ganz viele Reifen, durch die du springen musst, weil einfach die Leute sagen, ich will auch einigermaßen sicher sein, dass da was dabei rauskommt und du das denen dann demonstrieren musst. Also auch für Leute, die Kickstarter jetzt als Geldquelle verwenden, ist für manche vielleicht das böse Erwachen gewesen, da fällt ja nicht nur Geld vom Himmel, sondern ich habe dann auch eine Menge Leute, denen ich Rechenschaft und Rewards schuldig bin. Mhm. Deswegen fand ich das Modell von Henry Smith ganz charmant. Ja, ja. Also das war der Kickstarter Space von Space Team. Mann. So, finanziert mir einfach mal ein Jahr, ich mache in der Zeit Spiele. Also ich habe fast mittlerweile ein bisschen so Probleme von dieser Anspruchshaltung. Ich gebe da jetzt mal meine 15 Euro rein und dann will ich aber voll informiert werden und dann meine T-Shirts kriegen und noch eine Nagelfeile, eine bedruckte und so. Oh, Nagelfeile. Ich glaube, das ist nicht gut für alle Projekte. Ich fand es toll, bei dem Double Fine Adventure mal so diese Doku zu kriegen und zu sehen, wie läuft denn das alles? Allein aber, die Doku ist das Geld wert. Ja, ja. Aber das bei jedem Projekt zu haben, das macht aus der Indie-Spiele-Industrie halt auch so einen Wasserkopf. Ja, ja, weil die Leute halt T-Shirts drucken. Ja. Alles nicht so einfach. Ja. Wo wir schon bei der Indie-Industrie Industrie sind. Es gibt neue Videos, die man sich angucken kann. Nee, und zwar von GDC World. Europe. Ja. GDC Europe. Ich glaube, den Anfang hatten wir jetzt schon vor ein paar Wochen gemacht mit Threes. Ja. Mit Threes Video. Es gibt jetzt auch ein Video zu Monument Valley. Ja, ich war ja in dem Vortrag. Ich habe den live gesehen. Fand ich sehr spannend, wie krass wie krass er da argumentiert, also wie krass er so von Spiel als Spiel weggeht und sagt, okay, wir haben jetzt eine Experience gemacht und Spiel hat uns eigentlich nicht interessiert. Ja, wobei, also ich hatte mit dem Vortrag so ein bisschen ein Problem, weil der halt immer so aus dieser Perspektive von ja, wir sind da bei dieser Agentur und da gibt's irgendwie 100 Leute, die arbeiten irgendwie an Werbung und Kram. Aha. Und die leisten sich halt so als Freizeitprojekt irgendwie hier dieses kleine Entwicklungsteam, das halt irgendwie so vor sich hin tüfteln darf und ein Spiel programmieren darf. Und das ist eigentlich total, also wir stehen nicht unter Leistungsdruck und wir tüfteln das so vor uns hin und so aus dieser privilegierten Sicht von wir dürfen da eh spielen und so macht er halt dann so diese Aussagen von wir bauen eine Experience und wir machen das und das, wir machen jenes und so ein paar Sachen sind davon allgemein verwendbar und man kann Lehren draus ziehen. Ein paar Sachen gehen halt aber einfach nur, wenn du das Luxusprojekt von einer Firma bist, die sich anderweitig von finanziert und du nicht davon abhängst, dass das ein Erfolg wird. Du kannst ja zu Kickstarter gehen. Nein, aber also generell, ich fand es auch ein bisschen zwiespältig und ich fand es interessant, die Sichtweise drauf. Ich fand auch diese Sichtweise drauf interessant. Das Spiel teilweise den anderen Teilen unterzuordnen, also die Spielsystematik teilweise den anderen Teilen unterzuordnen, die Ästhetik unterzuordnen. Ja. Beziehungsweise er hat ja nicht von Unterordnen geredet, sondern immer eine Waage zu haben. Mhm. Interessanterweise finde ich auch, man merkt es dem Spiel an. Ja. Also Monument Valley ist, also grafisch ist es herausragend, aber sowohl Story als auch Spiel, finde ich, merkt man hin und wieder an, dass sie runtergeschraubt worden, um nicht rauszustechen. Mhm. Ja. Was ich fast ein bisschen schade fand damals. Ja, ja. Ja, also das ist nicht so der Peak da. Nee, und da ist auch für mich so ein bisschen der Disconnect da zwischen dem, was er mir sagt und was ich empfinde bei dem Spiel, weil er sagt halt, er spricht die ganze Zeit über Gefühle und Emotions und die Experience und auf der anderen Seite ist halt die Story irgendwie nicht so ausformuliert und ausgearbeitet, dass ich da Emotionen reinlegen kann. Mhm. Und das wäre mir an der Stelle wichtiger gewesen eigentlich für meine Emotionen als jetzt irgendwie die Ästhetik und das Design. So. Also er spricht halt aus einer ganz kleinen Perspektive, die sagt, wir wollen die Experience und damit meint er halt im Wesentlichen so die Ästhetik kontrollieren und darüber Emotionen erzeugen. Ich hätte aber lieber Emotionen erzeugt über die Story und da ist es also ein bisschen auf den Bauch gefallen. Nee, also wenn ich das ganze Projekt so betrachte, es kommt mir sehr streamlined vor. Also da sind so Versatzstücke aus verschiedenen Spielen, die man so als Inspiration genommen hat. Er hat da auch eins genannt, Windowsill, ja. Das ich vorher nicht kannte, fand ich sehr interessant, wie nah das von der Ästhetik dran ist. Das war noch bei Bits und so, da haben wir das empfohlen. Ja, fand ich interessant, wie nah das von der Ästhetik auch dran war. Und Journey. Und Machinarium. Ja, Machinarium, Journey und so weiter. Und dann die drei Elemente, nämlich Grafik, Story und Gameplay, mega gestreamlined, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, was ja gut geklappt hat mit dem Spiel. Ja, ja, ja. Das hat sich ja ein paar Millionen Mal verkauft. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das Kompromiss? Weil er hat es eher als Vision verkauft. Ein bisschen kam es mir immer aber auch als Kompromiss vor. Ja. Das ist halt auch so ein bisschen eine Denke, die, glaube ich, aus dieser Agenturperspektive auch informiert ist. So dass du halt irgendwie Reach durchaus auch als Teil deiner Visionen formulierst. So. Also so an keiner Seite anecken. Ja. Bisschen ja. wie das neue iPhone. Ja, außer an der verbogenen. Nee. Mhm. Ja. Also ich muss sagen, für mich passt es total zusammen, jetzt zu erfahren, dass die ein Luxusprojekt von einem so einer Hobby-Spielerei von einem großen von einer großen Agentur waren. Weil das Erste, was ich zu diesem Spiel gedacht habe, nach sieht das toll aus, war, ist das selbstverliebt. Weil das dauert alles zu lang und diese Laterne, die du drehen musst in der Levelauswahl und die Story, die Cutscenes, die so lange dauern, bis du da mal hingelatscht bist und der dir diese leeren Phrasen um die Ohren haut. Ja, es ist verkünstelt. Ich weiß nicht, also hätte ich jetzt, also war nicht mein erster Gedanke, aber man merkt, dass sie irgendwie nicht gezwungen waren, Corners zu cutten. So. Und das kann ja auch positiv sein. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Erklär es nochmal auf Deutsch. Naja, sie hatten nicht den Zwang, irgendwie Dinge zu streichen. Also das haben sie im Podcast, in dem Vortrag gesagt, eigentlich das Gegenteil davon gesagt. Sie haben sehr, sehr viel gestrichen. Naja, sie haben viel gestrichen, aber sie hatten nie den Zwang, irgendwie Dinge zu streichen, die sie nicht streichen wollten. So. Also da, den Eindruck hatte ich jetzt. Sie haben aus einer Vision herausgestrichen und nicht aus einem Zwang heraus. Na doch, also im Vortrag sagt er, sie hatten ihre Deadline und dann sind aus 20 Leveln 10 geworden. Ja. Am Ende. Ich meine, ich war ja in dem Beta-Programm drin und es war auch so. Da waren auch mehr. Die Story hatte mehr Gehalt, hat aber auch noch nicht funktioniert. Mhm. Ich hab das Gefühl, sie haben einen roughen Stein genommen und den halt an allen Ecken abgeschliffen. Und der sieht dann trotzdem toll aus. Aber irgendwie fehlt mir auch was dran, ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber auf jeden Fall kann man anscheinend damit Erfolg haben. Und es ist ja auch irgendwas da, was mich an diesem Spiel super fasziniert und jedem, dem ich es in die Hand gedrückt habe, der fand es auch super faszinierend. Das ist auf alle Fälle genug da, dass es ein tolles Spiel ist und den Erfolg verdient. Und vielleicht muss man dann einfach drüber das Label setzen, das ist halt Mobile. Mobile ist durchaus das muss nicht immer das Krasseste sein. Ja. Weil man ja halt zwischendurch mal reinguckt. Ich bin halt immer versucht, bei Vorträgen über Erfolge mir zu denken, ja, aber es hätte auch genauso gut irgendwie, wenn ihr ein bisschen Pech gehabt hättet, komplett gegen die Wand fahren können. Mhm. Also ich glaube, man ist da so, wenn man ein erfolgreiches Spiel hat, schon auch sehr Survivor-biased irgendwie. Das ist ja so lustig, weil als ich dieses Bild gesehen habe von Monument Valley und dann in die Beta gegangen bin, das war eins der wenigen Spiele, wo ich vorher gewusst habe, das wird erfolgreich. Dass es jetzt so erfolgreich wird, vielleicht ja, nicht. Ja. Aber dass das klappt, war mir irgendwie klar. Mhm. Ich hatte dieses Gefühl aber auch schon bei Spielen, die halt irgendwie nicht in finanziellem Maße erfolgreich waren. Ja, so sicher bin ich mir eigentlich eher selten. Bei Badland habe ich auch so dieses Gefühl gehabt. Mhm. Das spricht sofort an. Naja, es gibt noch ein paar andere neue Vorträge. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. War es da noch so? Rami hat zum Beispiel einen Vortrag gehalten über Pitching, wie man sein Projekt am besten pitcht. Ja, nice. Was war denn noch so? Adriel Warwick hat einen Vortrag gehalten über Gamer Week. Den hatte ich, glaube ich, auch schon empfohlen. Mhm. Ja, und ansonsten Anna Kipnis hat einen Vortrag gehalten über Dialogsysteme, der auch sehr gut ist. Ich weiß nicht, ob der umsonst ist, aber also ob der gratis ist. Das waren alles gute Vorträge eigentlich. Ja, also schaut mal wieder rein. Goat Simulator, falls der Goat Simulator Vortrag online ist, der ist auch toll. Über Fez ist auch nochmal was. Echt? Über den Fez-Port, genau. Den habe ich nicht gesehen, ja. Aber Octodad, etc., etc. Ja, also da kann man durchaus Vorträge hören auf GDC Vault. Die sind im Zweifel ganz interessant. Tja. Als nächstes auf der Liste, Blizzard. Und es war mir jetzt auch neu. Ich hatte das von zwar schon vor Jahren gehört, aber ich hatte das mittlerweile wieder vergessen. Blizzard entwickelte, muss man sagen, einen Nachfolger für World of Warcraft. Mhm. Und das T ist an der Stelle auch der Punkt, über den es Neuigkeiten gibt. Nämlich, sie haben ihn jetzt eingestellt. Das Gute. Immer diese Kickstarter-Projekte. Ja, nee. Du meinst, World of Warcraft war quasi der Kickstarter für das nächste ja. Wie viel Prozent aller Spiele werden eigentlich nicht fertig? Das will man gar nicht wissen, glaube ich. Schon relevant, oder? Ja, ich glaube, es war, der John DiMarco hat mal da Statistiken erhoben, das ist ein Software-Management-Guru. Und ich glaube, 1 aus 8 oder 1 aus 10 Software-Entwicklungsprojekten ist erfolgreich. Erfolgreich heißt aber dann. Wird fertiggestellt oder wird verkauft sich? Hat am Ende ein Produkt, das so dem ähnelt, was spezifiziert wurde. Ja, klingt gut. Ja, das Ding war mit Codenamen als Titan bezeichnet. Und jetzt hat sich Blizzard aber tatsächlich dazu durchgerungen zu sagen, so hier, Strich drunter und Schluss damit. Mhm. MMOs sind einfach nicht mehr das, was wir machen wollen. Mhm. Wir werden zwar irgendwie World of Warcraft noch weiter supporten, aber die Reise geht woanders hin. Ich finde diesen Quote, ich muss gerade über den Quote so lustig, so lachen, der Blizzard-CEO hat gesagt, we had created World of Warcraft and we felt really confident that we knew how to make MMOs. Wenn Blizzard, das habe ich ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob wir über Titan geredet haben, aber so, wenn das einer gut machen kann, dann Blizzard, weil World of Warcraft. Naja, aber wenn wir ehrlich sind, das Konzept ist halt mittlerweile durch. Es hat irgendwie die Subscriber-Zahlen von World of Warcraft gehen auch stetig zurück. Es gibt für die sich für das Genre interessieren, irgendwie auch massiv Alternativen, so, die dann irgendwie Free-to-Play sind und tralala. Ich denke, es macht durchaus aus Geschäftssicht Sinn, zu sagen, so hier, das ist jetzt nicht das Genre, mit dem wir wachsen können. Mhm. Dann machen wir lieber noch ein bisschen Hearthstone und Heroes of the Storm. Immer diese Projekte, von denen ich erst erfahre, wenn sie gecancelt werden. Tja. Nun ja, aber dann musst du auch nicht traurig sein, weil hast du quasi jetzt nichts verloren. So. So, du hast dich nicht drauf gefreut. Und ja, wollten die sowas wie World of Warcraft machen? Mhm. Ja. In der Zukunft. Ah ja, okay. Ja. Es ist quasi so, als hättest du nie davon gehört, dass es The Last Guardian mal geben wird. 7 Jahre dran arbeiten. Mhm. Ist schon bitter. Ja, das wäre so, als würde Jonathan Blow jetzt The Witness canceln. Mhm. Weißt halt auch nicht, was sich da hinter den Szenen getan hat. Oder als würde Team Ico The Last Guardian canceln. Heul, heul. Mhm. Oder Fest 2. Wie, was? Was machen die denn dann jetzt? Was? Nein, das ist nicht passiert, aber das... Ach so. Also noch nicht offiziell zumindest. Oh. Man hat halt auf der DGS schon wieder nichts gehört davon. So. Mhm. Und so langsam... Ist der Original Creator... Der ist doch auch nicht mehr dabei, oder? Der ist, hat Team Ico verlassen. Ja, der hat Team Ico verlassen, aber freelanced noch für Team Ico. TM. Ah, ja, so. Wir haben es gemietet und von der Firma, die wir es verkauft macht haben. Macht euch keine Sorgen, ist die Aussage. Macht euch auf keinen Fall Sorgen. Don't panic. Die zahlen ihm wahrscheinlich ein Tausender im Monat, damit sie sagen können, macht euch keine Sorgen. Mhm. Der kommt gar nicht, hat gar kein Büro. Ja. Ach je. Ach je. Nun ja, wo wir schon bei Dingen sind, die wir kaufen würden wollen, um den Konjunktiv mal so zu formulieren, lass uns doch über Dinge reden, die wir konsumieren können. Unter anderem Doom Roguelike. Ja, what? Ich bin auf, wir haben ja im Büro so eine ongoing Diskussion über Roguelikes und ach, was ja. ist ein Roguelike mit der... Was ist ein Roguelike-like? Ja, und ein Roguelike-like, oi. Und die, was ist das, die Stockholmer Definition? Die Berlin, ja. Oh Gott, Berlin Declaration? Die Kopenhagen-Version von Quanten-Roguelikes oder ja. so, keine Ahnung. Man hat mal versucht zu definieren, was ein Roguelike ausmacht. Die Definition ist sehr hilfreich, wenn man über Roguelikes nachdenkt, aber sehr schlecht, wenn man darüber nachdenkt, wie das Genre weiterlebt und sich entwickeln kann. Doom Roguelike ist ein total Brot- und Butter-Vertreter von Roguelikes. Das ist wirklich ein Roguelike. Mit Doom gethemed. Also so, dass du bist der Marine aus Doom oder es gibt noch zwei andere Charakterklassen, die können dann anders was. Es gibt einen Skilltree, du hast Erfahrung und im Grunde läufst du durch Levels, die entweder genauso aussehen wie die Doom-Levels, halt in so einer Draufsicht mit pseudo-isometrische 3D Draufsicht. Oder tatsächlich im Textmodus. Ballast da Runden basiert auf die Feinde, die du auch aus Doom kennst, mit explodierenden Fässern und den fliegenden, brennenden Skulls, die auf dich zufliegen. Und es ist witzig. Ich finde es nett gemacht. Es hat bei mir große Nostalgie ausgelöst für den ersten FPS, den ich gezockt habe. Also um die Roguelike-Features abzuhaken, du hast schon erwähnt, das ist Turn-Based. Mhm. Das ist schon mal ein Punkt. Ist das denn auch randomly generated? Es ist randomly generated. Es enthält ein paar feste Floorplans. Also es gibt Level, die einfach 1:1 von den Doom-Levels übernommen sind. Die erkennt man dann auch wieder. Aber es ist auch algorithmisch generiert. Okay, und Permadeath? Permadeath. Wenn man stirbt, dann ist man tot. Ja, das sind für mich so die drei wichtigen Sachen. Ja, klingt lustig. Ich dachte ja zuerst, das wären tatsächlich die Doom-Maps auch, aber wahrscheinlich würde das halt überhaupt nicht funktionieren. Dass du da in 3D irgendwie aus der First-Person-Perspektive durchgehst. Nein, dass du von oben auf die originalen Maps drauf guckst. Ah. Aber das ist wahrscheinlich das, ja. Naja. Ist also manche sind schon so den originalen Maps nachgebaut. Der Marcel spielt die ganzen Streets und lenkt uns ab damit. Nein, ich bin jetzt gerade total irritiert. Hattest du nicht gerade gesagt, dass es die originalen Maps sind? Ja, es also du die siehst sind, sie nicht. Ja, du siehst sie halt nicht so wie du sie in Doom gesehen hast. Ach so. Weil da hast du ja das Automapping-Feature gehabt, dass die die wurden halt so nachgemalt nach dem Level-Design und da sind sie halt nachempfunden in diesem Grid-System in der DoomRL-Welt nachgebaut. Aber schon so eins zu eins, wie es ginge, nachgebaut. Kostet nichts, gibt es für Mac, PC Mac, Windows und Linux, genau. Und ich finde es lustig. Sie haben die Original-Soundeffekte hergenommen. Yay. Was lustig ist, die Sound-Engine ist nicht so toll, manchmal hört man nichts. Der Soundtrack ist ganz witzig, so Fahrstuhl-Metal. Und kann man sich angucken. Ich bin da gerade, ich hänge da gerade ein bisschen, werde wohl noch 2-3 Tage süchteln, bevor es mir langweilig wird. Gut. Als nächstes auf der Liste haben wir ein legendäres Spiel. Ist es mittlerweile. Es ist jetzt tatsächlich draußen und es hat jetzt noch mehr Features. Aber es ist doch Early Access, oder? Es ist Early Access. Ja. Aber es ist jetzt zumindest mal auf Steam. Wir reden über Gang Beasts. Jetzt mittlerweile gepublished von Double Fine. Und wir erinnern uns an den Anfang des Jahres, wo wir auf der Maze waren und von diesem Spiel berichtet haben. Und seitdem hat sich einiges getan, nämlich diese lustigen Plastilinfiguren, die da miteinander kämpfen, können jetzt auch noch lustige Anzüge anhaben. Ich habe noch gar nicht neu reingeschaut. Mich hat bloß so überrascht, dass ich das bei Double Fine wiedergefunden habe. Mhm. Und großartiges Ding und ja. Wir sollten das mal fürs Büro anschauen. Oh ja. Ich habe jetzt das erste Gameplay-Video gesehen und die Animationen sind so lustig, ja. Wie die sich packen und würgen und dann von der Plattform werfen und dann hält der andere aber noch den Arm, von dem der ihn runterwirft und baumelt da noch. Die Animation ist halt echt interessant. Ja. Und das macht's auch aus. Ja, also es ist irgendwie putzig und völlig idiotisch gleichzeitig. Ja, und es ist jetzt echt nochmal dadurch besser geworden, dass diese bunten Männchen jetzt irgendwie in Fuchs- und Hühnchenanzügen da das Gleiche machen können. Das gibt dem Ganzen durchaus nochmal ganz andere Qualitäten. Ich kann es nur empfehlen, ist eines meiner Lieblings-Multiplayer, Local-Multiplayer-Spiele. Und ist so ein bisschen natürlich gewalttätig, aber... Ja, aber auf irgendwie eine putzige Art. Putzig. Wenn ihr schon immer mal putzig Männchen in den Fleischwolf werfen wolltet, das ist eure Chance. Gut. Next ist Manual. Manual geht gerade auf Twitter so ein bisschen rum. Ist eine iPhone-App. Und ist eine iPhone-App, mit der man Fotos machen kann. Und der Witz ist, du hast alle Funktionen der Kamera quasi manuell im Zugriff. Sprich, du kannst ISO einstellen, du kannst irgendwie die Blende einstellen, du kannst da irgendwie den Weißabgleich rumdrehen und irgendwie alles Mögliche machen. Und für die Fälle, wo man das mal machen will, ist das echt eine spaßige Sache. Das sieht wirklich cool aus. Also da habe ich gesehen und habe sofort gesagt. Mhm. Ist natürlich jetzt irgendwie... Viele von den Fotos könntest du wahrscheinlich auch mit der normalen Foto-App machen, aber es ist irgendwie halt nochmal cooler, wenn du es irgendwie so manuell einstellst. Keine Ahnung. Es zielt so ein bisschen Richtung Foto-Hipster, aber es ist, glaube ich, durchaus auch praktikabel, so eine App zu haben. Mhm. Gibt es eine Einschränkung, für welche Geräte das geht? Ich habe es jetzt nur mit meinem iPhone 6 probiert, also 6 Plus, und da hat es auch funktioniert. In den Videos benutzen sie einen 5er, also 5S. Ich denke irgendwie so ab 5 aufwärts wahrscheinlich. Davor war die Kamera jetzt auch nicht so berühmt. Mhm. Gut, als letztes auf der Liste haben wir Minimetro. Und das sah ja wirklich interessant aus. Ja, ich habe noch nicht verstanden, was man da macht. Das hat einen Sweet Spot in meinem... Also auf dieses Spiel habe ich schon ewig gewartet. Ich bin ja großer U-Bahn-Pläne-Fan. Ja, ja. Ich habe mich immer riesig gefreut. Aber dann lebst du in der falschen Stadt. Das ist gar nicht wahr. Ich komme ja aus Nürnberg. Nürnberg ist ja okay, aber ich hasse den Münchner-Plan. Ja, aber Nürnberg gab es ja bloß... eine Linie, dann gab es 2 Linien, dann gab es 3 Linien und so weiter. Das hat immer ja Jahre gedauert, bis da was vorangegangen ist. Und ich fand es immer spannend, wo bauen die weiter und wie sieht dann der neue Plan aus und so. Hm. Genau, und das ist sozusagen eine Transportsimulation. Mhm. Du baust einen U-Bahn-Plan auf, hast deine Passagiere, die irgendwo hinwollen, und das wird folgendermaßen gemacht. Also jede Station, es erscheinen so Stationen auf dem Plan, die sind rund oder eckig oder dreieckig. Mhm. Und da tauchen dann Passagiere auf, und zum Beispiel der eine Passagier ist dreieckig. Der will dann zu einer Station fahren, die dreieckig ist, egal zu welcher. Ja. Ja, das ist sehr lustig, aber spielmechanisch eine sehr gute Idee, wie man damit umgeht, dass sie eben kein bestimmtes Ziel haben, sondern da kannst du halt dann gucken. Und du kannst Linien ziehen zwischen den Stationen, wie du lustig bist. Tunnel hast du nicht so viele zur Verfügung, manchmal musst du durch den Fluss. Also das basiert auf Karten echter Städte, London, Paris und so weiter. Mhm. Und musst dann halt möglichst sinnvoll deine Linien bauen, sodass die Passagiere dahin kommen, wo sie hinwollen. Und ich habe jetzt ein bisschen gespielt und hat mir viel Spaß gemacht. Ist noch Early Access, noch ohne Ton. Allerdings kommt da wohl demnächst Musik von Disaster Piece. Die nice. Kennen wir ja auch. Und es sieht einfach super süß aus auch. Das ist ja irgendwie, also ich bin ein bisschen, ich bin versucht, es nicht Early Access zu kaufen, weil ich denke, das muss aufs iPad. Ja, das ist wahr. Das habe ich mir auch gleich gedacht. Ich war auch gerade verwundert, dass es dann doch für Mac und PC war. Weil es ist schon sehr casual eigentlich. Ja, und es ist sehr casual. Gerade Linien ziehen bietet sich als Eingabemethode ja schon einen Touch an auch. Also der Witz ist auch, du kannst deine Linie wieder abbauen und anders ziehen, wenn sich die Situation verändert hat, weil es kommen immer mehr Haltestellen dazu. Mhm. Du musst halt immer gucken, und es ist vielleicht, ich überlege gerade, ist es gut, so gleiche Symbole in einer Linie zu haben? Eigentlich nicht, weil dann müssen die alle umsteigen. Auf der anderen Seite, so mit dem Symbole mischen, habe ich jetzt auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Baue ich jetzt eine Ringlinie, dann kannst du die noch bestücken mit mehr Waggons und so weiter. Du brauchst einfach eine Stammstrecke in der Mitte, die ständig ausfällt. Ja gut, zu den S-Bahn-Linien sind wir noch nicht gekommen. Wahrscheinlich dauert das auch 3 Jahre oder 7 oder so. Und bis dann erstmal Mobilfunk, lassen wir das. Also super simples Teil, aber hat mir echt viel Spaß gemacht. Sieht super aus. Cool. Ja, ist eine super Idee. Ja. Ja. Und dann vielleicht noch als abschließende Meldung, was damit jetzt nichts zu tun hat, aber auch eine Spielemeldung ist, Twine 2 ist in die Beta gegangen. War doch schon ein Weilchen auch. Ne, also das habe ich vor einem Monat schon mal als Beta gesehen. Ja? Ja. Da war es bestimmt die Alpha. Ja gut, kann auch die Alpha gewesen sein, klar. Twine ist ein interaktives ein Hypertext-Spielsystem, mit dem man quasi so Hypertext-Spiele klicken kann. Right. Ich erinnere mich. Und die Version 2 hat als Alleinstellungsmerkmal, dass man auch keinen externen Editor mehr braucht, sondern das alles im Browser klicken kann. Richtig, ich habe mir das vor ein paar Tagen angeschaut, und das ist so ein, du hast einen grafischen Editor jetzt, wo du das, deine Verknüpfungen, deine Knoten, den grafischen Editor hattest du ja vorher auch, aber das war halt ein Programm für Mac und für Windows. Jetzt kannst du es im Browser machen. Okay. Okay. Ja, nice. Ich habe gerade eine Spieleidee, die, bei der ich Twine missbrauchen kann als grafischen Editor für die Spielemechanik. Seltsamerweise hatte ich das irgendwie im Gefühl, und deswegen wollte ich diese Meldung noch unterbringen. Aber gut. Aber das Problem ist, die Beta kann keine Twi-Sourcen exportieren, die ich brauche. Deswegen muss ich weiterhin 1.4 benutzen. Ja, aber das geht jetzt endgültig in Details, die niemanden mehr interessieren. Deswegen machen wir hier die Klappe zu und haben auch wieder unsere Standard um die 70 Minuten erreicht, was mich sehr zufriedenstellt. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ja, ich auch. Und verbleiben eure Fanboys-Redaktion. Und schöne Redaktion. Grüße an Tom. Also Redaktion würde ich das hier nicht nennen. Team. Euer Fanboys-Team. Okay. Tschüss, tschüss. Ade. I was 15 once, and I was so sure. I thought the world owed me something, I deserved more. I was 15 once, with my heart on fire, filled with big ideas and dreams, endless nameless desire. The world seemed bent on breaking me down, a piece by piece. I felt trapped inside a life I didn't want, and I would never be released. Oh, oh, I would never be released. I was 50 once, and damn I'm glad the internet was different back then. AOL was all I had. I was 50 once, if Twitter was a thing, I'd have been that fool with angry screaming. I'd have been a lot like you, angrily typing to a stranger in the void. I'd have stayed up late, unable to sleep, because I was so annoyed. I would have been so annoyed. This is all to say, I feel bad about what you're going through, but let me add if I may, I'm glad I'm not you, I'm glad I'm not you, I'm glad I'm not you, I'm glad I'm not. Glad I'm not you. With your anger, I'm glad I'm not you. With your frustration, I'm glad I'm not you. With your hostility, I'm glad I'm not you. With your short-sightedness, I'm glad I'm not you. I'm glad I'm glad I'm not.